Kapitel 11 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Minister. Alles um des Volkes willen. Seht, ich lache selbst im Stillen dieser Bibeln und Postillen und dass man so gläubig ist. Ich, für mich, bin Atheist. Doch das Volk muss glauben. Glauben heißt der Talisman, dem die Erde untertan. Wir die Adler, sie die Tauben. Und das Volk muss glauben. Glauben oder doch so tun. Täglich in die Kirche laufen, himmlische Traktätchen kaufen und mit Jordanwasser taufen, samt dem christlichen Verein. Nun, für mich sind's Faseleien, doch das Volk muss beten. Denkt, oh denkt nur den Skandal, wenn die Bürger auch einmal gottlos wie der Adel täten. Nein, das Volk muss beten. Beten oder doch so tun. Ja, wenn ich es recht ermesse, kann vielleicht sogar die Presse für Beamte und Noblesse schon ein wenig freier sein, aber für die anderen? Nein. Nein, für wahr, das Volk muss schweigen, wer gehorchen will, sei stumm. Schweigend wird das Publikum stets sich am loyalsten zeigen. Drum das Volk muss schweigen. Schweigen oder doch so tun. Ende von Kapitel 11.